Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2020. Heute sprechen wir unter anderem darüber, dass Detektiv Conan ab dem 8. Mai wieder bei ProSieben Max zu sehen sein wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber wir fangen zunächst, wie gewohnt, von vorne an und ich begrüße meine heutigen Mitstreiter. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche einen schönen Start in den Mai. Genau, und heute sind wir nur als kleines Trio hier am Start. Lieben Grüße gehen raus an unsere anderen Moderatoren, die heute leider nicht mit dabei sind. Dafür hoffentlich beim nächsten Mal wieder voller Tatendrang hier vertreten. Wir starten nichtsdestotrotz durch. Zunächst mit ein paar internen Ankündigungen. Wir haben einen Podcast gemacht zu Band 97. Den haben wir uns genau vorgeknöpft. Das ist der Conancast Nummer 128. Könnt ihr gerne reinhören, falls euch interessiert, was wir zu Band 97 zu sagen haben. Und ich denke, da gibt es einiges zu sagen, deswegen ist der Podcast auch etwas länger ausgefallen, aber ja, wir haben ihn uns in aller Ausführlichkeit vorgeknöpft, das ist ja auch durchaus wichtig bei diesem Band. Ja, dann noch eine weitere Meldung, der Charakter-Contest ist wieder gestartet, wir haben dazu ja auch einen Livestream gemacht auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/connynews, falls ihr dort Abonnent sein möchtet. Genau, der Charakter-Contest ist ein kleiner Wettbewerb bei uns im Conan-Forum auf conanforum.org, wo 64 Charaktere aus Detektiv Conan in verschiedenen Partien gegeneinander antreten und die Benutzer entscheiden jedes Mal in jeder Gruppe, welcher Charakter weiterkommt und so wird das Feld immer weiter ausgedünnt von Runde zu Runde und am Ende ist nur ein Charakter übrig, der dann ja, den Charakter-Contest 2020 gewinnt. Das machen wir seit vielen Jahren bei uns im Conan-Forum. Falls ihr den Podcast schon länger hört, werdet ihr den Charakter-Contest garantiert kennen oder falls ihr auch bei uns im Forum angemeldet seid. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, dort auch die verschiedenen Charaktere anzufeuern. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei auf conanforum.org. Aber auch ich sage hier noch dazu, eine Registrierung, Neuregistrierung als neuer Benutzer im Conan-Forum ist aus Gründen der Fairness momentan nicht möglich. Das heißt, wenn ihr beim Charakter-Contest teilnehmen wollt, geht das dieses Jahr nicht mehr. Also es sei denn, ihr habt schon einen Account euch vor einiger Zeit mal angelegt. Aber ihr könnt dann natürlich im Juni, Juli, August euch bereits einen neuen Account für 2021 anlegen, falls ihr dann da beim Charakter-Contest mit dabei sein möchtet. Genau. Ja, wir haben schon einige interessante Beiträge gesehen. Die ersten Runden sind ja gestartet und ja, ich sag nochmal Dank an alle, die beim Livestream bei der Auslosung dabei waren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, auch der Charakter-Contest macht wie jedes Jahr sehr viel Spaß und ich freue mich auf die kommenden Beiträge, die wir noch so sehen werden und ein paar spannende Kämpfe. Genau, dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir auch wieder einige Meldungen für euch in diesem Monat. Wir beginnen mit der Meldung zu Anime on Demand. Dort war nämlich über Ostern das komplette Sortiment kostenlos verfügbar. Darunter natürlich auch Detektiv Conan mit allen bisher verfügbaren Detektiv Conan-Folgen. Das sind um die 300 Episoden. Und natürlich auch alle Filme. Da sind sogar alle 22 Filme enthalten. Auch das Lupin-Crossover ist dort vertreten. Magic Kaito Kid the Phantom Thief könnt ihr dort gucken. Ihr könntet dort gucken, was gibt's noch? Das Verschwinden des Conan Edogawa und Episode 1, die beiden TV-Specials. Und Gosho Aoyamas Collection of Short Stories ist dort auch verfügbar. Habe ich etwas vergessen? Ich denke nicht. Vielleicht habt ihr über Ostern reingeschaut. Das war eine sehr nette Aktion von Anime on Demand, wie ich fand, eben am Karfreitag gestartet um 0 Uhr und ging bis Ostermontag um 23.59 Uhr. Man brauchte nur ein Benutzerkonto und ja, konnte sich dann einloggen und alles gratis schauen, ohne ein Abonnement oder sonstiges. Also ja, wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot, das auch vielfach genutzt wurde. Ich meine, die Server sind mehrfach zusammengebrochen bei Anime on Demand, was dann ja auch verständlich ist. Aber gerade in den heutigen Corona-Zeiten ist das ja etwas, ja, nettes Angebot für alle, die halt zu Hause sind und Zeit haben. Und gerade über Ostern hat man ja auch etwas Zeit. Vor allem dann, wenn man nicht die Familie besuchen kann. Ja, dann kann man es halt mit Detektiv Conan vertreiben. Ja, fand ich, war ein sehr gutes Angebot, auch eine, ja, abseits davon eine schöne Promo-Aktion für die Webseite. Also der ein oder andere User hat ist jetzt vielleicht dann doch dazu gejoint, weil es gibt ja neben Conan, wobei uns Conan ja hier am meisten interessiert, und auch da gibt es ja schon ein sehr großartiges Angebot, was auch stetig weiter ausgebaut wird. Ja, und das mit dem Serverausfällen kann ich bestätigen. Ich habe da auch des Öfteren was gelesen, dass zurzeit Anime On Demand nicht verfügbar ist, aber daran gearbeitet wird, dass sie bald wieder da sind. Und ja, das zeugt ja auch davon, dass viele Leute das Angebot genutzt haben. Und ja, ich hoffe, dass auch viele in den Conan-Anime oder in die Filme halt reingeschaut haben. Dafür war das wirklich eine, ja, super Aktion. Vielleicht erwartet uns die ja zu Weihnachten nochmal, wobei ich hoffe, dass bis dahin die Situation wieder etwas entspannter ist. Auf jeden Fall eine super Aktion. Ich muss aber leider gestehen, auch wenn ich es mir vorgenommen habe, habe ich dann letztendlich doch bei nichts wirklich reinschauen können über das Osterwochenende. Die Tage gingen doch tatsächlich schneller dahin, als ich vorher gedacht hätte. Ja, das ist ja gerade auch bei Conan so. Ich meine, selbst ich glaube, wenn man sich vorgenommen hätte, alle Conan-Kinofilme zu schauen, da wäre man auch ordentlich ja, mit beschäftigt gewesen. Und das nimmt ja auch schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Meldung. Und zwar sind bei Amazon Prime bzw. Prime Video jetzt 5 neue Detektiv Conan-Filme verfügbar und die Details dazu hat Lasse. Genau, nämlich Film 11 bis 14 und Film 16 sind jetzt verfügbar. Film 15 wird scheinbar gemobbt und darf nicht mit auf der Plattform sein. Keine Ahnung warum, aber ja, aktuell ist es so. Die ersten 10 Filme stehen ja seit August 2017 auf Amazon Prime Video oder beziehungsweise Amazon Video, Prime Video, jedenfalls auf Amazon zur Verfügung. Die bisherigen Filme tatsächlich für 14,99 in SD-Qualität verfügbar. Die aktuelleren Filme, also die jetzt hinzugefügt wurden, 11 bis 14 und 16, sind auch zusätzlich für 19,99 in HD-Qualität verfügbar. Eine Leihoption, wie bei es bei anderen Filmen gibt, gibt es für die Conan-Filme auf Amazon nicht. Kurioserweise, vielleicht wollten sie das irgendwie exklusiv für Anime On Demand halten, wo die Filme ja natürlich auch schon länger verfügbar sind und wo sie natürlich auch deutlich billiger sind. Denn für Anime On Demand kostet ja ein Film kaufen 7,99 und einmal und leihen 2,99. Das ist natürlich im Vergleich zu den 1999 auf Amazon Prime ein deutlich schnittigeres Angebot, weswegen ich persönlich jetzt bei Amazon auch weiterhin nicht zuschlagen werde, weil ich habe bisher schon einige Filme auf Anime On Demand und ja, das ist bereits meine Plattform, aber ja natürlich für diejenigen, die zum Beispiel nur auf Amazon unterwegs sind und von Anime On Demand nichts halten, weil es sie nicht interessiert und weil sie außer Con keine Animes gucken und das für sie nicht lohnen würde. Warum auch immer, man kann ja kaufen und nur die Sachen kaufen. Aber nun gut, für diejenigen, die Amazon wahrnehmen wollen, ist auf jeden Fall jetzt das Angebot erweitert worden. Genau, und ich muss auch, glaube ich, dazu sagen, dass die Filme nur in deutscher Synchronisation verfügbar sind. Zumindest war das bei den ersten 10 Filmen so. Und die OMU-Fassung, also Japanisch mit deutschen Untertiteln, gibt es dort nicht. Aber die gibt es natürlich bei Anime On Demand. Also ich würde auch in jedem Fall Anime On Demand vorziehen, wenn man die Wahl hat. Aber wenn man tatsächlich, wie Lasse sagte, alles halt bei Amazon hat und dort ja, aktiv ist, dann kann man sich auch dort die Filme kaufen, damit man alles übersichtlich in einem Sortiment hat, sozusagen, und nicht zwischen mehreren Anbietern hin und her wechseln muss. Das ist ja auch Blödsinn. Ja, ich finde es schade, dass es nicht in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten ist, sondern dass man das tatsächlich dazu kaufen muss, warum auch immer. Ja, also ist nett, dass es das dort gibt, aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das Angebot dann tatsächlich nutzen möchte. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt auch die neuen Filme nur in Deutsch. Okay, gut, haben wir das bestätigt. Ich habe jetzt mal zum Vergleich Your Name aufgerufen, einfach so, weil es sich angeboten hat, um halt zu sehen, ob sie Japanisch angeben, tun sie. Und tatsächlich, Your Name ist zum Beispiel auf HD irgendwie für 9,99 verfügbar. Also, die Con-Filme in HD 10 Euro teurer da. Vielleicht weil Your Name so ein Erfolg war. Wer weiß. Kurios, aber ja. Für diejenigen, die es wahrnehmen wollen, there you go. Ist ja prinzipiell mehr Verfügbarkeit, ist ja immer toll. Definitiv, ja. Und ich muss auch sagen, die Poster, die sie dort hochgeladen haben zu den einzelnen Filmen, die sehen wirklich sensationell gut aus. Also da kann mir keiner was erzählen. Ja, die sollte es überall geben, auch bei Anime On Demand und sonst wo. Also die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Genau, abseits davon ist auch eine neue DVD-Box verschoben worden, nämlich die 13. DVD-Box, die bei Kase erscheinen sollte. Erscheinen wird. Ursprünglich war sie eigentlich für April angedacht, wurde dann zunächst auf Juni verschoben. Jetzt ist der Juli angepeilt als Release-Datum für die DVD-Box 13. Das ist ja auch die DVD-Box, wo es dann weitergeht mit den Folgen der fünften Staffel, also ab 334, die kürzlich bei ProSieben Max erstmalig zu sehen war. Dafür haben wir jetzt das Cover der DVD-Box, das enthüllt wurde. Aber tatsächlich eine Verschiebung auf Juli. In Anbetracht der aktuellen Situation kann man da wirklich nicht böse sein. Ist natürlich trotzdem schade, dass es verschoben wird. Ob und wie dann auch tatsächlich der Rhythmus bei Anime On Demand darunter leidet, wird man dann sehen müssen. Da ist nichts bekannt. Und DVD-Box 12, hatten wir schon berichtet, ist seit dem 6. Februar verfügbar, also dann jetzt einige Monate Wartepause, bis es dann weitergeht mit der Staffel 5. Aber ich denke, die Wartezeit kann man sich durchaus genehmigen lassen. Dafür hat man dann endlich die, folgende Staffel 5 auf DVD. Genau, und tatsächlich wie bei den letzten beiden Boxen auch wieder 26 Episoden. Das war auch schon bei Box 11 und 12 so. Scheinbar hat man sich da jetzt ein bisschen eingependelt. Ja, immer noch. Wir haben ja schon öfter, das war ja schon öfter Thema hier bei uns auch im Podcast, mit wie viel in einer Box so drin ist an Episoden. Und jetzt scheinbar hat man sich so bei 26 eingependelt. Episode 334 bis 359 werden auf der Box enthalten sein. Ja, wobei ich die Zahl dann tatsächlich etwas kurios finde. Ich hatte ja immer mit 33 bzw. 34 Episoden gerechnet. Ist jetzt nicht so gekommen. 26 ist natürlich deutlich weniger. Da wird man wohl die ganzen 100 Folgen der fünften Staffel auf vier Boxen aufteilen, also 26, 26, 26 und 18, oder was bleibt dann noch übrig? Mathe hier so ganz spontan. Finde ich etwas merkwürdig, vor allem, weil man vorher jede Staffel auf genau drei Boxen aufgeteilt hat, also bis auf eine Episode, die einmal übergelappt ist, aber insgesamt waren es pro Staffel immer drei Boxen und jetzt macht man es hier in der fünften Staffel dann offenbar anders und nimmt vier Boxen, schätzungsweise. Ja, na mal sehen, wie das am Ende aussehen wird. Wir haben ja bisher nur eine Box, die angekündigt ist, wie die weiteren dann aussehen. Das erfahren wir dann im Laufe der nächsten Monate. Ja, dann haben wir noch wie versprochen die Meldung, dass Detektiv Conan zu ProSieben Max zurückkehren wird, nämlich ab dem 8. Mai geht's los, also wenn ihr diesen Podcast hört, schon sehr, sehr bald. Am Freitag, dem 8. Mai und danach halt immer von Montag bis Freitag, ganz regulär, in Doppelfolgen sogar diesmal, also 16.20 Uhr die erste Folge, 16.45 Uhr die zweite Folge direkt im Anschluss. Und gezeigt wird nochmal die fünfte Staffel mit den 100 Episoden, die jetzt auch auf DVD erscheinen sollen, wie wir eben besprochen haben. Montag bis Freitag und am Freitag, dem 8. Mai, geht's los. 16.20 Uhr, wie gesagt. Wichtig ist hierbei noch, wir hatten ja bei der vorigen Ausstrahlung der Staffel 5 immer noch die Episoden 332 und 333 mit dazu, also der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 und Teil 2. Das wird diesmal nicht der Fall sein, sondern wir starten direkt mit 334, der stumm zurückgelassene Beweis Teil 3. Also starten wir quasi mitten im Fall, aber eigentlich auch nicht, weil Teil 3 bis 5 sind im Grunde ein eigenständiger Fall, der hier nur etwas kurios benannt wurde von ProSieben Max. Da hatten wir uns ja auch schon mal, hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Das noch als kleine Ergänzung dazu. 100 Folgen werden wieder gezeigt bei ProSieben Max. Ja, freut mich sehr, dass die Folgen wieder zurückkommen. Man kann sich jetzt sozusagen die Wartezeit, bis die DVD-Box erscheint, dadurch ein wenig verkürzen und ja, die Folgen auch nochmal ganz legal und kostenlos nachgucken. Die werden dann bestimmt auch wieder in der Mediathek verfügbar sein für einen begrenzten Zeitraum. Und ja, ich kenne, glaube ich, noch einige Leute, die die Staffel noch nicht gesehen haben oder sich eben auch nochmal freuen, dass sie die nochmal gucken können, die neueren Episoden. Ja, ich finde es tatsächlich etwas schade, dass man mit der fünften Staffel oder dass man nochmal die fünfte Staffel wiederholt. Man hatte sie ja das erste Mal gezeigt und dann einmal wiederholt und jetzt noch ein weiteres Mal und die Staffeln 1 bis 4 sozusagen hinten rüberfallen lässt. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich hätte es eher vorgezogen, wenn man nochmal ganz von vorne anfängt und dann Staffel 1, 2, 3, 4 und 5 zeigt. Wir hatten natürlich jetzt schon bei RTL 2 und auch bei Viva und auch bei Prosimax auch schon die ersten vier Staffeln zur Genüge gesehen, aber ja, nach all der Zeit könnte man die Anfangsstaffeln auch nochmal wiederholen, finde ich. Und dann hätte Prosimax auch ja mehr Sendezeit gefüllt natürlich. Also wenn man jetzt mal schaut, man hat dann ja 10 Folgen pro Woche, weil es in Doppelfolgen läuft und 5 Tage eben gezeigt wird. Bei 100 Episoden, die gezeigt werden sollen in Staffel 5, sind das dann 10 Wochen, die man füllt. Knapp 2,5 Monate und dann ist Detective Conan auch schon wieder weg oder was auch immer. Oder man wiederholt nochmal oder zeigt dann Magic Kaito 1412 nochmal hinten ran. Ja, also finde ich persönlich nicht so gut gelöst, aber Prosimax wird sich dabei schon was gedacht haben. Und man muss vielleicht auch nochmal erwähnen, für alle, die jetzt auf eine sechste Staffel hoffen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, möchte ich persönlich sagen. Also die Chance besteht natürlich, die will ich euch nicht nehmen, aber auch in Angesichts der aktuellen Situation sind natürlich einige, wenn nicht sogar alle Synchronstudios geschlossen gewesen. Und ja, die Chance für neu synchronisierte Folgen ist da doch eher gering. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also, ja, es war schon vorher etwas unwahrscheinlich, dass wir demnächst dann nochmal neue Folgen von Conan bekommen. Und jetzt durch die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und der Welt ist es nochmal unwahrscheinlicher geworden. Das betrifft nicht nur Conan, sondern auch andere Anime-Serien, deren Produktion ins Stocken gerät. Von daher denke ich mal, wird sich da nicht so schnell etwas tun. Und ja, wie es dann mit Conan weitergeht, bin ich gespannt. Eventuell, ja, zeigen sie ja dann vielleicht später nochmal ab Staffel 1 alles. Also die Möglichkeit ist ja noch gegeben, dass sie vielleicht jetzt erst nochmal die neuen Folgen zeigen und dann vielleicht sagen, okay, wir sind ja jetzt relativ schnell durchgekommen. Jetzt versuchen wir die Fans bei der Stange zu halten und fangen nochmal komplett von vorne an, weil ja, dadurch bleibt natürlich Conan bei ProSieben Max und ja, die Fans bleiben dann auch am Ball und ich denke mal, das ist dann ja eine Kundenbindung, die ganz gut ist, weil man dann so noch ein bisschen länger ja die Zeit hat und die Leute bindet und ja, mal schauen, wie sich die Zukunft so entwickelt. Gut, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist seit dem 2. April erhältlich, wie gesagt, der Band 97. Wir haben ja schon in einem Themenpodcast ausführlich darüber gesprochen. Den könnt ihr euch natürlich anhören. Dort überall, wo ihr diesen Podcast hört, halt auf conninews.org, youtube.com/conninews oder bei Spotify, iTunes oder sonstigen Quellen, wo es unseren Podcast zu hören gibt, wo ihr diesen Podcast hört. Machen wir weiter mit einer weiteren Meldung aus dem Manga in Deutschland-Bereich. Und zwar hat Egmont Manga das Herbstprogramm für 2020-2021 bekannt gegeben. Und dort ist eine Winter Edition und Zero's Tea Time angekündigt worden. Nicht wahr, Lasse? Genau, Zero's Tea Time hatte Egmont Manga, also sie haben schon vor dem offiziellen gesamten Programm einige Lizenzen schon mal im Vorfeld verraten, um so ein bisschen zu teasen, unter anderem Zero's Tea Time, deswegen haben wir auch schon vorher dazu berichten können. Und im Winterprogramm jetzt war eben auch noch ein neuer Detective Conan Sonderband mit drin, ein deutschland-exklusiver Sonderband, Detective Conan Winter Edition, die dann in diesem Herbstprogramm 2020, 21 Zeitfenster erscheinen soll. Wobei man dazu sagen muss, also das bedeutet, es heißt zwar Herbstprogramm, aber es bedeutet im Klartext Oktober 2020 bis März 2021 ist das. Herbstprogramm in diesem Zeitfenster soll eben die Winter Edition oder Winter Edition erscheinen, vermutlich dann, ja, vielleicht wieder im Februar wie Bourbon on the Rocks, wenn im Januar Zero's Tea Time kommt. Im Egmont-Shop, meine ich, ist schon bestätigt, dass der am 5. November erscheinen soll. Oh. Und Zero's Tea Time Band 1 ist dort für Januar 2021 angegeben und Band 2 für März 2021. Also ein 2-Monats-Rhythmus dort. Ich finde ehrlich gesagt November auch ganz gut gelöst, weil dort ja so ein bisschen die Winterzeit auch beginnt. Oktober wäre vielleicht etwas zu früh und Dezember dann schon ja, mittendrin. Also ja, wenn das tatsächlich so kommen sollte, man weiß ja nicht, ob sich tatsächlich noch was verschiebt, auch wegen der aktuellen Situation, muss man immer im Hinterkopf behalten. Finde ich einen guten Rhythmus so, ja. Tatsächlich. 5.11., genau. 6.1.21. Huiuiui. Das Vorabcover sieht ja auch schon ganz nett aus. Sehr winterlich. Sehr frostig. Sehr interessant. Es wurde ein bisschen sich drüber lustig gemacht, tatsächlich. Habe ich vielerorts gesehen. ja, tatsächlich. Was ich gar nicht mal so teilen würde. Also ich finde, Schneefälle sind schon, also oder Fälle, die halt im Winter spielen und viel mit Schnee machen, sind schon besonders genug und zahlreich genug, dass man damit ein Sonderband relativ gut füllen kann. Wir haben ja in der News, von unserer News, haben wir ein paar Beispiele angegeben. Kann ich auch nochmal kurz vorlesen. Besuch von den Eltern, Medizin unter sich, Mord auf der Skihütte, tödlicher Zauber, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, oh. Ein bisschen Schnee ist damit drin. Mysteriöse Buchstaben, Mord am Valentinstag, Kokoros Entscheidung und natürlich, wenn man sich mit der Shinichi-Edition doppeln würde, der Schlussfolgerungswettschreib der Skipiste, der stumm zurückgelassene Beweis, und das ist jetzt, dann sind wir ja schon nur so irgendwie in den ersten 50 Bänden. Da ist dann ja auch noch dann später der, was wir jetzt nicht in News drin haben, fällt mir jetzt noch so spontan ein, der Schneemann der Detective Boys. Zum Beispiel. Boah, ja, okay. Ja, aber wo zumindest Winter und Schneesturm und dieses ganze Konzept von Schnee wirklich essentieller Teil des Falls sind, bei Tödlicher Zauber ja auch zum Beispiel. Ich finde, da kann man schon einen guten Sonderband mit füllen. Absolut, ja. In der News wurde auch so ein bisschen dann unter, was war hier, Frühlings-Edition, Sommer-Edition, Herbst-Edition, Tag-Nacht-Edition gescherzt, wo ich sagen muss, die Sommer-Edition, wenn man sie umbenennt in Beach-Edition oder Strand-Edition. Oh ja, je. Also ein Sonderband mit Strandfällen könnte man bestimmt auch mit guten Fällen füllen. Ne? Das finde ich als Idee gar nicht mal so blöd. Aber tatsächlich ist der Winter somit sehr ikonisch bei Detective Conan. Es gibt ja sehr viele Fälle, gerade in Band 97 hatten wir auch wieder einen sehr, sehr schönen Winterfall. Und wir haben ja auch mal vor Urzeiten einen Themen-Podcast gemacht zu Winter in Detective Conan, kann ich mich jetzt so ganz spontan dran erinnern. Ja, ich erinnere mich, es ist etwas her. Ja, auch mit sehr schönen Winterfällen, die wir dort so ein bisschen besprochen haben. Und ja, ich hoffe, dass die Auswahl von Winterfällen dort gut wird. Ich meine, man kann da eigentlich nichts falsch machen. Man muss halt Fälle aussuchen, wo Schnee eine Rolle spielt. Ja, sollte natürlich schon, wie Lasse sagt, der Hauptbestandteil auch des Falls sein, mehr oder weniger. Und man sollte dann natürlich auch die besten Fälle raussuchen und nicht irgendwelche belanglosen Fälle. Ich erinnere mich jetzt an die Sherry Edition, aber kehren wir das schnell unter den Teppich. Und ja, genau, dann haben wir noch eine kleine Meldung zu Detective Conan, zur Detective Conan Special Romance Edition. Und zwar ist dort der E-Manga für kurze Zeit günstiger erhältlich gewesen. Für 1,99 € konnte man das E-Book kaufen auf allen gängigen Plattformen bis zum 3. Mai. Also wenn ihr diesen Podcast hier hört, solltet ihr schnell sein, um so zu sagen. Ja, genau. Detective Conan Special Romance Edition bei allen gängigen Plattformen, also Amazon, iTunes, Google Books oder Kobo, dort, wo ihr vielleicht auch die Weeklies lest. Für 1,99 €, also ist ein wirklich sehr, sehr guter Preis. Normalerweise kosten die E-Books von Conan ja 4,99 € und dann spart man jetzt hier 3 €. Ja, für alle, die vielleicht mal gucken wollen, wie ist Detective Conan als E-Book so, könnte das durchaus eine Option sein. Oder für alle, die sowieso sagen, hey, ich wollte die Sonderbände sammeln und dann kann ich es jetzt als E-Book günstiger machen. Für die eventuell auch, für alle, die es schon haben, weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt zugreifen sollte. Ich sage eher nicht. Ja, aber es ist eine kostengünstige Gelegenheit, mal da reinzuschnuppern, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr gut, dass sie, dass Egmont Manga dieses Angebot möglich macht. Ja, finde ich auch. Also E-Book ist ja immer noch so ein bisschen, sag mal, zweiseitig. Gibt ja die eine Fraktion, die sagen, jo, ist super, und die anderen sagen, nee, habe ich mich noch nie rangetraut. Ich möchte doch lieber den Manga-Band in der Hand haben. Und ja, so ein Sonderband hat ja auch wirklich noch mal mehr Kapitel als so ein normaler Conan-Band, und den dann auch vergünstigt anzubieten als E-Book, das finde ich eine sehr schöne Sache. Gutes Angebot. Ich erinnere mich, Sie hatten das ja damals mit Band 1 oder war es nur Kapitel 1? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch ewig her, glaube ich schon. Da hatten Sie das ja auch vergünstigt angeboten. Und jetzt hat man ja mit der Romance Edition dann, ja, wenn man da wirklich die paar Euro spart, das ist ja schon ordentliches Ersparnis, kann man als, ja, gutes Angebot nutzen, auch mal dann in die E-Books reinzulesen. Ja, und wo ich gerade schon darüber gesprochen habe, machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da sind ja auch wieder einige neue erschienen und worum es da geht, das weiß wie gewohnt Lasse. Genau, wir sind nicht wie erwartet zum eigentlich geplanten Kinostart mit der Familie Akai unterwegs, sondern beschäftigen uns mit Rumi Wakasa und Toru Amuro, die hier in diesem Fall erstmals aufeinandertreffen, vier Kapitel, 51, 1051 bis 54. Es geht auf eine unheimliche Farm, wo die Detective Boys mit ihren beiden Lehrerinnen hinfahren, um Hühner abzuholen, die der Schule versprochen wurden, weil in japanischen Schulen ist das oft so, dass sie Tiere aufziehen und die Schüler müssen sich dann eben um die Tiere kümmern, lernen so Verantwortung und alles Mögliche. Es gab ja, wurde ja auch erwähnt in dem Fall mit Professor Agasas erster Liebe, es gibt ja auch Schulhasen, um die sich dann Ayumi und Aida in dem Fall gerade am Kümmern waren. Das rotiert dann immer so ein bisschen. Deswegen fahren sie dahin. Gleichzeitig fährt Toru Amuro auch dahin, weil sein Untergebener Yuya Kasami dort in einem Keller eingesperrt wurde. Denn er hat einen Verbrecher verfolgt, der im Verdacht stand, Sprengstoff gestohlen zu haben. Und gestohlener Sprengstoff ist eine Terrorismusgefahr. Deswegen ermittelt da die Sicherheitspolizei. Und aber Kasami war unvorsichtig, ließ sich von hinten überwältigen und ist jetzt in einem Keller eingesperrt, weswegen sein Vorgesetzter kommt, um ihn rauszuholen, möglichst unauffällig, damit der Täter mit seinem Sprengstoff nicht potenziell voreilig Schaden anrichten kann. Sie werden begleitet im Bus zu dieser Farm, der Hatoyama Farm, von drei eher zwielichtigen Gestalten. Einer davon greift auch Mitsuhiko so ein bisschen an, weil Mitsuhiko sieht, der guckt irgendwas gerade auf seinem Handy. Und ich finde das irgendwie cool, das ist irgendwie ein Sci-Fi-Film. Was ist das für ein Film? Und da sagt ihm der Typ, ja, nee, nicht ja, freundlich, sondern Kinder, Klappe halten, lass mich in Ruhe. Aber Mitsuhiko ist frech und hat ein Video von dem Bildschirm des Mannes gemacht. Als er das erfährt, wird er sehr wütend, packt Mitsuhiko auch wirklich am Arm, verdreht ihn so ein bisschen und sagt so, lösch gefälligst das Video. Und bevor Fräulein Kobayashi eingreifen kann, will Conan eingreifen, weil er sieht so, Rumi macht gar nichts und sagt dann so, ah ja, die Rum-Kandidatin, wie er sie offiziell jetzt betitelt, macht nichts, also muss ich hier mit meiner Uhr loslegen. Doch dann, Amuro ist eben auch im Bus, löst die ganzen Konflikte ein bisschen auf, indem er mit seinen Box-Skills ein bisschen angibt, ohne den Mann aber Code zu hauen, sondern er weicht ihm halt aus und will ihm gerade einen Kinderhaken verpassen und stoppt dann so im letzten Moment ab und sagt so, dabei lassen wir es mir gut sein, Kumpel. Aber gleichzeitig soll Mitsuhiko das Video trotzdem löschen, weil geht ja trotzdem nicht, dass man irgendwelche fremde Leute Handys filmen und das ins Internet stellt, das sollte man nicht tun. Also die Moral, für Moral ist hier auch wieder gesorgt, für die kindliche Moral. Auf der Farm ist alles verlassen, denn die Farm soll abgerissen werden und zu einem Golfkurs gemacht werden. Und keine Tiere mehr da, nur noch angeblich die beiden Hühner, die für die Schule sein sollen, und die wollen sie irgendwie suchen auf dem Gelände. Ayumi findet eins der Hühner, aber sie will keinen Lärm machen, damit sie nicht wegrennen und schleicht ihm nach und entfernt sich dann so ein bisschen Gruppe und geht von der Gruppe und geht im Wald verloren. Weswegen sich die Leute aufteilen. Rumi, Genta und Haibara gehen in die eine Richtung und Amuro, Mitsuhiko, Konnen und Kobayashi gehen in die andere Richtung. Dabei treffen sie im Wald auf den Bruder des Farmbesitzers, der seinen Bruder eben nicht erreichen kann, deswegen mal hergekommen ist. Sie fragen ihn nach Ayumi und er hat Ayumi tatsächlich gesehen und zieht sie aus seinem riesigen Rucksack hervor und hält ihr ein Messer an die Kehle. Ja, damit werden auch wird auch diese Gruppe von dem Bruder des Farmbesitzers in den Keller zu Kasami gezwungen. Und von da müssen sie eben mit Rumi, Genta und Haibara an der Oberfläche kommunizieren und herausfinden, was die Absichten des Bruders mit den mit der Leiche des Bruders, die tatsächlich sich im Keller mit ihnen befindet, was die Leiche des Bruders, die Absichten des Bruders mit dem, dass er sie in den Keller sperrt, mit dem Sprengstoff und den drei Leuten, die zusätzlich auch im Bus saßen, zu tun hat. Gleichzeitig hat Amuro einen Shogi-Stein gefunden, den scheinbar Rumi Wakasa aus ihrer hinteren Gesäßtasche verloren hat. Wir erinnern uns, in dem Fall des brennenden Zeltes hat ja Con bemerkt, Rumi hatte irgendwas in ihrer Gesäßtasche hinten drin, irgendein Objekt, was sie, als sie von einer prosthetischen Auge gehört hat, oder einer Augenprothese gehört hat, vor Wut fest umklammert hat. Und jetzt scheint bestätigt, dass das ein Shogi-Stein ist. Und wie Amuro feststellt, ist dieser Shogi-Stein speziell der Glücksbringer von Koji Haneda gewesen. Tatsächlich ein besonderer Stein mit einer Einkerbung und spezieller Kalligrafie, der Glücksbringer von Koji Haneda war und damals vor 17 Jahren nicht am Tatort gefunden wurde. Und die Eltern von Koji Haneda sagen, den hätte er niemals im Leben aus der Hand gegeben. Deswegen muss der Mörder von Koji den mitgenommen haben. Und Amuro spekuliert dann, ist der Mörder hier mit uns gerade auf der Farm? Und deswegen will Rumi natürlich auch irgendwie scheinbar ihren Shogi-Stein zurückbekommen. Und dann halt gleichzeitig müssen die Leute gerettet werden und man muss irgendwie hoffen, dass mit dem Sprengstoff nichts passiert. Und was will dieser Psychobruder eigentlich? Und das alles wird in den vier Kapiteln relativ gut jongliert. Ich fand den Fall insgesamt sehr gut. Ist eine sehr gelungene Abwechslung. Hab viel Lob für diesen Fall gesehen, weil er eben so ein bisschen das Schema aufbricht, weil wir diesen Bruder so neben den drei Verdächtigen haben, der Absichten hat und eben, dass eine Gruppe im Keller eingesperrt ist und mit der anderen Gruppe per Direktivabzeichen kommunizieren muss irgendwie, um das alles zu lösen. Das ist ganz spannend gemacht und am Ende gibt es auch tatsächlich eine kleine Konfrontation zwischen Amuro und Rumi, aber wie das alles zustande kommt und ausgeht, das werdet ihr dann hoffentlich morgen im DetectiveCon Weekly lesen können. Wir hatten in diesem Weekly-Zyklus der vier Kapitel tatsächlich ein paar kleine Probleme. Zuerst das erste dieser Weekly-Kapitel 1051 ist aus irgendeinem Grund einen Tag später erschienen, gab es keinen Grund für. Und das Weekly-Kapitel 1052 zu Kapitel 1052 ist nicht am 20. April erschienen, wie es eigentlich erscheinen sollte, sondern dann erst am 24. April erschienen. Das musste tatsächlich bei Egmont mal wieder nachgefragt werden. Wir haben sie ja letztens gelobt, weil sie mal wegen Corona ein Kapitel verschoben werden musste. Diesmal musste leider wieder nachgefragt werden. Und da hat Egmont gesagt, am 21. April von unserer Seite aus wurde alles erledigt und die Daten der Händlern bereits letzte Woche zur Verfügung gestellt. Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber wir stehen mit den zuständigen Kollegen in Kontakt. Und wie gesagt, dann drei Tage später kam das Kapitel. User haben dann bei Egmont Manga auf Twitter erneut nachgefragt, kann man jetzt inzwischen sagen, woran es liegt? Aber darauf wurde dann nicht mehr geantwortet. Ein bisschen schade, aber naja. Ja, und wie diese Kapitel dann, wie es dann jetzt mit DetectiveCon weitergeht, mit den nächsten Kapiteln 1055 ist aktuell noch unklar. Am Ende jedes Kapitels steht ja in so einem wöchentlichen Manga-Magazin drin, wann in welcher Magazinnummer das nächste Kapitel erscheint. Tatsächlich ist beim aktuellen Kapitel 1054 am Ende diese Box nicht vorhanden. Das heißt, es wird am Ende des Kapitels nicht angekündigt, wann das nächste Kapitel erscheint. Es steht nur eine Notiz da, nächste Ausgabe am 13. Mai kommt ein neues Kapitel von Zero's Tea Time. Und man weiß nicht so genau, was jetzt gerade mit Conan ist. Es scheint nichts Gesundheitliches zu sein, weil solche Gesundheitspausen werden ja immer groß kommuniziert. Also es gab in der Shonen Sunday keine Ankündigung irgendwie, wir pausieren auf unbestimmte Zeit, weil Aoyama ist krank. Aoyama kommuniziert ja auch immer wöchentlich per Nachrichten in Animal Crossing, tatsächlich noch auf dem 3DS. Und in seinen Nachrichten von letzte Woche zu diesem Kapitel hat er auch nichts irgendwie angedeutet zu irgendwas. Muss man ja sehen, ob das noch so bleibt. Auf der Shonen Sunday Website wird auch nichts gesagt. Also was bis jetzt nur klar ist, ist, es ist kein neues Datum für 1055 irgendwie angegeben und am 13. Mai erscheint ein Kapitel Zero's Tea Time. Ja, und was das jetzt genau bedeutet, ob das jetzt irgendwie ist, dass wegen Covid-19 eben die Planungssicherheit so ein bisschen gerade bei Aoyama nicht so da ist, weil er zeichnet ja auch digital, aber hat ja zum Beispiel auch immer noch in seinem Studio-Apartment so drei Doppelbetten, Hochbetten, wo ja die Assistenten drin schlafen zu Arbeitstagen, weil die ja die Tage immer durcharbeiten und dann schlafen sie halt auch im Studio und so. Und auch obwohl Aoyama digital zeichnet, ist das auch immer noch so. Also vielleicht ist da irgendwie die Umstellung auf Homeoffice-mäßig ein bisschen schwerer gerade und deswegen können sie es einfach nicht sagen, wann das nächste Kapitel erscheint oder es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme oder ja, keine Ahnung. Also steht auch nicht irgendwie da, irgendwie Conan macht Pause wegen Nachforschungen oder sonst irgendwas. Also steht einfach gar nichts da. Steht nur da, nächste Ausgabe gibt es ein Kapitel Zero's Tea Time. Ja, muss man jetzt im Auge behalten. Also wenn Aoyama wirklich krank wäre, was natürlich viele zuerst gedacht haben, wo sie sagen, ey, kein Rückkehrdatum, das heißt, er ist wieder krank, aber wie gesagt, dafür gibt es aktuell keinerlei Anzeichen. Muss man im Auge behalten und hoffen wir, dass das nächste Kapitel dann bald erscheint. Wir werden vermutlich ein bisschen schlauer sein, wenn die nächsten Zero's Tea Time Kapitel gelaufen sind. Also jetzt ist ja erstmal wegen Golden Week eine Woche Magazinpause. Es erscheint keine Shonen Sunday wie jedes Jahr. Und dann am 13. Mai eben das nächste Kapitel Tea Time. Und dann muss man mal weiterschauen. Genau, aber in Japan sind noch einige neue Bände erschienen, unter anderem Band 98 und zahlreiche Sonderbände, nicht wahr, Lasse? Jo, ganz genau. Am 15. April in der Woche des ursprünglichen geplanten Filmstarts haut Shogakukan öfter mal die Buchhandlungen voll, weil wenn die Conan-Fans aus dem Kino kommen, dann gehen sie vielleicht danach in den Buchladen und sehen da ganz viele neue Conan-Bücher und denken sich, ach, der Film hat mir gerade so gut gefallen, nehme ich doch hier mal was von diesen Büchern mit. Oder vielleicht verkaufen sie es sogar irgendwie in den größeren Kinos, vielleicht gibt es da ja so im Foyer sogar irgendwie so kleine Stände, wo man das kaufen kann. In manchen Kinos ist das tatsächlich so gewesen, dass du dann aus dem Film rauskamst und dann direkt da hatten sie Stände aufgebaut mit Merchandise. Ja, das bietet sich dafür ja sehr gut an und wäre auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder gut gelaufen, wenn es denn den Film gegeben hätte, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Einmal gab es Band 98, der neueste Detektiv-Conan-Band, tatsächlich erst sehr kurz davor fertiggestellt worden, Kapitel 1047, das letzte Kapitel dieses Bandes war erst im Februar 2020 erschienen und jetzt schon knapp 2 Monate später kommt der Band mit diesem Kapitel dazu. Wie immer 11 Kapitel, 1037 bis 38, die Auflösung des Falls aus Band 97, dann 2 4 Kapitelfälle mit Heiji, Kazuha, Momiji, Shukichi, Yumi, Shuichi Akai und dann eben am Ende nochmal ein Kapitel aus dem Fall mit Masumi, konnte man ja schon alles im Weekly nachlesen, deswegen wurde der Band auch groß promoted mit diesen, also japanische Bände haben immer so ein Wrap-Around quasi, wo dann noch so ein bisschen eine Werbebotschaft drauf ist. Und die Werbebotschaft für diesen Band war: Yo, alle Mitglieder der Familie Akai tauchen auf. Na klar, weil der Film dreht sich auch um die Familie Akai. Jo, das hätte die neuen Fans der Familie Akai jedenfalls gefreut, wenn es denn einen Film gegeben hätte. Und ebenfalls gefreut hätten sie sich vermutlich über die nächsten zwei Sonderbände, genau zwei. Zu Film 22 gab es Bourbon on the Rocks, zu Film 23 die Black Belt Edition und zu Film 24 haben sie mal doppelt und dreifach alles rausgehauen, weil da gibt's zwei Sonderbände. Nicht nur ein, zwei. Einmal die Shuichi Akai Selection und die Akai Family Selection. Dreimal darf man raten, worum sich diese Bände drehen. Genta? Genau. Fast. Ah, schade. Die Shuichi Akai Selection dreht sich um Shuichi Akai, beinhaltet den ersten Fall mit ihm aus Band 29, die Busentführung, die Konfrontation mit Wermut aus Band 42, was ich etwas komisch finde, weil es sind alle sechs Kapitel dieser Konfrontation abgedruckt im Band und so die größte Rolle spielt Shuichi Akai da eigentlich nicht. Naja, dann zwei Kapitel tatsächlich nur aus dem ersten Fall mit Kier aus Band 49, also FBI versus Schwarze Organisation, wo er Akai dann ja snipen darf. Da haben sie sich offensichtlich dazu entschieden, nicht alle Kapitel abzudrucken. Nun gut. Dann natürlich der Fall, wo Shuichi Akai vermeintlich stirbt, aus Band 58 und 59. Der erste Fall mit Subaru, Rot-Weiß, Gelb und die Detective Boys aus Band 60. Gehört ja auch zu Shuichi Akai. Da machen wir einen ganz weiten Sprung nach vorne in Band 89 und 90. Der Fall mit der Sterbenachricht von Koji Haneda, mit eben Subaru Okiya. Und dann noch der Fall mit dem Black Bunny Club aus Band 95 tatsächlich, wo Akai jetzt ja auch nicht die große Rolle spielt, außer kurz am Anfang und dann ganz am Ende. Ja, nun ja. Also, bei manchen Fällen denke ich mir so, ja, aber insgesamt eigentlich eine recht nette Auswahl. Dann noch die Akai Family Selection, beinhaltet Mord in New York. Komplett, weil das kommt am Ende auch Akai vor. Das wirkt wie ein bisschen mit einem Zufallsgenerator ausgewürfelt. Wir haben hier eine Auftrittsliste von der Familie oder von Akai und dann, ja, welche nehmen wir? Ja. Da-ding. Ja. Oh je. Dann wird es dann ein bisschen nachvollziehbarer. Dann kommt erstmal der erste Fall mit Masumi Sera aus Band 93. Klar. Yusaku Kudos ungelöster Fall, wo ja auch Masumi auf Subaru trifft im Manga erstmals. Dann geht erstmal erwartbar weiter. Der erste Fall mit Shugichi Haneda aus Band 80. Der erste Fall mit Mary Sarah aus Band 83. Der Fall um Shukichis Umschlag mit der Heiratsregistrierung, wo auch Yumi dabei ist, aus Band 89. Der Geisterdetektiv-Mord von mit Masumi und Mary aus Band 90. Und dann ganz am Ende der Strandflashback mit natürlich der gesamten Familie Akai. Aus Band 92. Also insgesamt, ja, ein sehr guter Band, quasi jeweils die Einführungsfälle der einzelnen Mitglieder, die nicht Shuichi sind. Dann auch jeweils ein Fall, wo die Mitglieder ein bisschen mehr nochmal tun dürfen. Wobei Shukichi tut in seinem Umschlagfall ja jetzt nicht wirklich was, aber weil Yumi ist ja auch im Film relevant und dann ist sie hier in dieser Selection auch nochmal so drin, zweimal. Und dann am Ende eben nochmal die Schleife drum mit dem Strandflashback. Insgesamt auch eine sehr stimmige Selection, außer halt, dass Mord in New York am Anfang noch irgendwie mit drin ist, was ich persönlich nicht verstehe, weil wir hatten gerade die Shuichi Akai Selection. Also, warum ist hier irgendwie jetzt noch Mord in New York, wo nur Akai relevant ist und dann auch nur in zwei Kapiteln am Ende? Komisch. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, freue ich mich über diese Sonderbände und ich nehme mal stark an, dass die früher oder später auch ihren Weg zu uns nach Deutschland finden werden. Ich wollte gerade sagen, die Leute tippen schon die Kommentare ein. Wann kommt der endlich nach Deutschland? Und ja. Also, wir hatten ja bisher, Lasse hatte die beiden vorigen Sonderbände zu den Filmen angedeutet. Die sind beide nach Deutschland gekommen oder kommen nach Deutschland. Ich nehme stark an, so eine Shuichi Akai Selection, wenn, oder Edition oder wie auch immer sie heißt. In Deutschland wird sie dann eh anders heißen, davon mal ganz abgesehen. Aber wenn Egmont Manga das sieht, dann werden sie alles daran setzen, auch diesen Band nach Deutschland zu holen. Shuichi Akai ist ja auch hier ein Fanliebling und ja, die Familie dazu, ja, das wird sich auch verkaufen. Von daher, ja, bin ich guter Dinge, dass das auch in Deutschland erscheinen wird. Ich denke mal, da braucht man sich keine Sorgen machen. Und Band 98 ist ja sogar schon angekündigt für September. Ob das dann eingehalten wird, muss man sehen, aber angekündigt ist es. Und ja, also Akai Selection 2021 im Mai, Juni, Juli vielleicht, würde ich mal so grob überschlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Sonderbände ihren Weg hierher finden, denn die Sonderbände, so hat es uns, denke ich, die Vergangenheit gezeigt, sind ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und von daher wäre Egmont ja ein wenig auf den Kopf gefallen, wenn sie sich dieses Angebot entgehen lassen würden. Tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Shui Chakai Selection, man hätte es fast erahnen können, kannibalisiert sich so ein bisschen mit der FBI Selection natürlich, weil Bombenstimmung, die Busentführung ist komplett in der FBI Selection drin. Tatsächlich auch dieselben beiden Kapitel aus dem Kiel-Intro, 503 und 504 mit drin. Zwei Kapitel von Shuichi Akais vermeintlichem Tod, die dann eben auch vollständig, da ist der gesamte Fall in der Shuichi Akai Selection mit drin. Und auch der erste Fall mit Subaru ist da komplett drin. Und dann natürlich am Ende macht die Shuichi Akai Selection ein bisschen was Neues mit den Sachen, die es damals bei der FBI Selection noch nicht gab. Ja, aber im Mittelteil gibt es so ein bisschen Überschneidungen, aber ich nehme mal an, das ließ sich nun mal nicht vermeiden, weil ein Charakter wie Akai taucht halt nicht so oft auf und man wollte halt zum Start ein Band haben, wo man auch Shuichi Akai irgendwie draufschreiben kann. Ja, klar, ja. Und nicht nur den Akai Family Band, also ja, das war wohl unvermeidbar, würde ich jetzt Shugaku gar nicht unbedingt ankreiden, aber ist natürlich, ja, muss man dann schauen, wie man sich das ins Regal stellen will. Vielleicht sagen deswegen auch einige Fans irgendwie, naja, ich habe die FBI Selection, dann lasse ich die Shuichi Akai Selection aus und kaufe mir nur die Akai Family Selection. Das sind dann Überlegungen, die muss jeder für sich selbst treffen. Wenn man natürlich die FBI Selection hat. Wenn man sie nicht hat, dann kann man natürlich bedenkenlos zur Shuichi Akai Selection greifen. Ja. Dann gab es in Japan noch, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch, würde ich sagen, weil das ist für uns in Deutschland nicht so relevant. Film 22, die Manga-Adaption gemacht von Aoyamas Assistenten, diesmal Denji Romaru und Yutaka Abe, haben Film 22 da zu Papier nochmal gebracht, sind die beiden Bände auch erschienen. Bisher ist noch kein Filmmanga zu uns gekommen, also beziehungsweise Manga-Adaption der Filme. Und damit rechne ich auch hier nicht. Und dann gab es noch die ein Anime-Comic-Band. Es ist ja quasi wie die Anime-Film-Comics. Bei uns in Deutschland gab es ja mal vier Bände zu Film 17 und 18. Das gibt es in Japan auch mit Anime-Episoden tatsächlich. Also Screenshots aus dem Anime mit Sprechblasen und Soundeffekten. Also quasi ein Fotocomic, halt nur mit Screenshots. Und das ist in Japan auch noch erschienen. Und behandelt die Episoden Bühne des Verrats Teil 1 und 2, 866, 67, eben mit Subaru, Okia auch und Bourbon und so. Und dann natürlich viel relevanter, was auch auf dem Cover ist, die Folgen 881 und 82, der Zauberer der kleinen Wellen, der Akai, Familie, den Strand-Flashback eben, in diesem Band gesammelt, auch erschienen. Bei uns in Deutschland wurden die Anime-Film-Comics ja damals eingestellt, weil sie haben sich nicht rentiert, weil es sind halt Bände, die halt vollständig in Farbe sind. Das heißt, sie sind sehr teuer zu drucken. Und es hat sich damals, wie Steffen Hautog im Interview mit Connews mit uns verraten hat, nicht gelohnt, weil dieser Test gezeigt hat, dass die Leute dann einfach zum Film greifen und keinen Bedarf dafür sehen. Nun kann man natürlich diese Anime-Episoden in Deutschland nicht kaufen, aber ich denke mal, das kann keine Rechtfertigung für Egmont Manga sein, hier die Anime-Comics nochmal wieder aufleben zu lassen, weil einfach solche kompletten Bände mit Farbe, das ist für das Interesse einfach zu teuer. Also die werden nicht zu uns nach Deutschland kommen, davon kann man mal nicht ausgehen. Aber Band 98 ist schon angekündigt und die beiden Sonderbände werden wir dann vermutlich wie nächsten Mal auch die Black Belt Edition irgendwann mal bei uns in Deutschland in den Händen halten dürfen. Genau, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir diesmal genau eine Meldung für euch betreffend Film 24, der jetzt doch verschoben wurde auf unbestimmte Zeit. Der sollte ja eigentlich im April starten, ist aber nicht gestartet, sondern wurde verschoben. Wir hatten ja im letzten News-Podcast darüber spekuliert, dass er verschoben werden könnte und sind damals noch davon ausgegangen, dass er tatsächlich anlaufen wird. Das war nicht der Fall. Ja, und Lasse hat noch ein paar Details dazu, warum, wieso, weshalb die Verschiebung stattgefunden hat. Richtig, die Verschiebung findet statt wegen Covid-19. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber das ist so eine Lungenkrankheit, die geht gerade ein bisschen um. Spaß beiseite, wir haben ja, wie gesagt, auch schon das zu spekuliert und es ist eben so gekommen. Detektiv Conan, Film 24 wurde jetzt verschoben, wie ich persönlich sagen muss, Gott sei Dank endlich. Ich finde, sie haben viel zu lange damit gewartet und andere Filme wurden ja schon viel früher verschoben. Und Con hat tatsächlich noch, also 2 Wochen vor Kinostart, noch nichts dazu irgendwie gesagt. Auf Twitter haben schon alle irgendwie geschrieben: Hä, wird der Film verschoben? Was ist jetzt hier? Oder noch deutlicher: Bitte verschiebt den Film. Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Und so ist es dann jetzt gekommen. Es gab auch eine kleine Zeichnung und Nachricht von Gosho Aoyama, wo er eben sagt: Hier, ja, sorry, ihr müsst leider noch ein bisschen länger warten, tut uns leid, aber hey, ich weiß, wir haben gerade schwere Zeiten, aber lasst uns unser Bestes geben, nicht zu verzweifeln und nicht irgendwie, ja, quasi nicht die Hoffnung aufzugeben, dass es bald alles besser wird. Und der Trailer des Films wurde tatsächlich nochmal neu hochgeladen auf dem YouTube-Kanal von Toho, wo sie eben das Datum am Ende ersetzt haben durch ein Coming Soon quasi auf Japanisch oder halt, was bedeutet, dass der Film in der Zukunft irgendwann kommt. Wann genau, wurde nicht gesagt. Es wurde kein neuer Termin angegeben, sowas wie James Bond zum Beispiel wurde ja mit Datum verschoben, der neue James Bond, aber Conan hat die Option gewählt, wie manche andere Filme auch, dass man sich sagt, wir verschieben einfach unbestimmte Zeit und kündigen dann separat nochmal an, wann der Film denn nun erscheinen wird. Es ist natürlich schade, aber wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich finde, sie haben fast zu lange gewartet, deswegen ist meine Meinung dazu sehr positiv. Ich finde es das gut, dass der verschoben wird und ja, es wäre ein finanzielles und moralisches Desaster gewesen, diesen Film am 17. April rauszubringen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, jetzt in den Tagen danach wurde ja auch der Lockdown verschärft in Japan, weil es kamen ja so ein paar Gerüchte auf, dass Japan gar nicht so viel testet, wie sie könnten. Und dass es vielleicht daran liegen könnte, dass die Abe-Regierung die Olympischen Spiele nicht gefährden wollte und man deswegen die Situation mit Covid-19 in Japan ein bisschen besser dargestellt hat, als sie vielleicht ist. Denn danach stiegen ja die Zahlen ein bisschen an und der Lockdown wurde eben verschärft in vielen Präfekturen. Ja, aber jetzt sind die Olympischen Spiele, auf die sich Con bezieht, auch schon länger verschoben. Ja, es gab einfach keinen guten Grund, diesen Film am 17. April ins Kino zu bringen. Sagen wir es einfach mal ganz. Ganz klar, so wie es ist. Und diese Verschiebung ist eine sehr positive Nachricht. Also, das klingt falsch. Also, es ist natürlich keine positive Nachricht, aber es ist der richtige Schritt. Ja, es war die einzig vernünftige Entscheidung, sage ich mal, also bei all dem, was gerade passiert und so. Deswegen, das hätte keiner verantworten können, dass das ja durchgegangen wäre. Und ich denke mal, selbst die Japaner hätten dann gesagt, wenn es so gekommen wäre, hey, der Film kommt ins Kino, dass die gesagt hätten, nee, ich gehe aktuell bei der Situation nicht ins Kino, da müsst ihr leider auf mich verzichten, also. Ja, und es ist ja auch sinnvoll, weil der Film eben auch auf die Olympischen Spiele anspielt, die ja dann, wie Lasse schon sagte, auch aufs nächste Jahr verschoben wurden. Und dann ist es ja auch ein bisschen deplatziert, wenn man dann den Film notgedrungen einfach dann jetzt doch im April zeigt und auf die Olympischen Spiele anspielt, die aber gar nicht stattfinden dieses Jahr, sondern erst im nächsten Jahr. Von daher finde ich das auch in dem Sinne in Ordnung oder gut. Mal abgesehen von allem anderen, was ihr schon richtig erwähnt hattet, und wir haben ja im letzten Podcast auch schon ausgiebig darüber diskutiert, dass man den Film auf jeden Fall verschieben sollte. Und auch gut, dass es jetzt passiert ist. Wann er denn stattdessen gezeigt wird, ist natürlich noch ein bisschen in der Waage. Vielleicht wissen wir das schon, während dieser Podcast hier im Schnitt ist. Das lest ihr natürlich auf condenews.org dann währenddessen. Aber ich denke nicht, dass das in der Zwischenzeit bekannt wird. Und ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar auf nächstes Jahr verschiebt, im April. Oder ob man den tatsächlich dieses Jahr noch irgendwann im Herbst zeigen wird. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie sich die ganze Situation entwickelt, muss man ganz klar sagen. Wenn sich das noch weiter verschärft oder ja dauerhaft so aktiv bleibt, dann kann ich durchaus mir vorstellen, dass er erst nächstes Jahr gezeigt wird. Und ansonsten, wenn die Situation schlagartig besser wird, wenn ein Gegengift gegen das, Impfstoff gefunden werden sollte, dann kann es auch dieses Jahr noch der Fall sein. Aber ich denke, wir sollten eher mit 2021 rechnen. Also ich persönlich gehe momentan davon aus, dass es tatsächlich sich um ein Jahr verschieben wird, könnte. Ja, es steht sehr wahrscheinlich so. Vor allem, weil ja auch das Ding ist, mit Hinblick auf Film 25, was man ja machen würde. Aber das Ding ist, die Filme sind ja sehr eng getaktet. Und Film 25 müsste ja jetzt eigentlich aktuell schon in den ersten Produktionsschritten sein. Also die ersten Produktionsmeetings sind ja so Anfang des Jahres immer für den dann Film für das nächste Jahr. Das heißt, jetzt, wo der Film 24 eigentlich draußen sein sollte, müsste das Anime-Studio schon langsam in der Pre-Production schon mindestens sein für den Film nächstes Jahr. Und selbst das wird natürlich jetzt auch irgendwie schwieriger. Die Anime-Studios haben natürlich auch alle Probleme. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie das irgendwie zu machen ist mit der Arbeit und wie das ist mit Homeoffice alles. Und da kann es Probleme geben und Verzögerungen. Und dann eben auch mit Film 24, was machen wir jetzt, wenn wir den irgendwie im November rausbringen, ist natürlich die Frage, bringen wir dann im April, also wenn wir im November 2020 die Premiere von Film 24 haben, bringen wir dann schon im April 2021 irgendwie Film 25 raus. Das kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass das irgendwie funktionieren würde. Oder bringen wir dann den Film irgendwie im November raus und bringen dann jetzt jedes Jahr im November die Filme raus? Also ich glaube nicht, dass man vom April-Rhythmus generell abweichen wird. Vielleicht einmalig jetzt für den aktuellen Film, aber dann dauerhaft wieder zum April zurückkehrt. Also ja, das ist ja auch schon mittlerweile eingebürgert. Ja, Con kommt zur Golden Week. Das ist Tradition, genau, quasi. Bekannt, ja. Deswegen kann ich mir auch nur diese zwei Szenarien vorstellen. Entweder sie warten wirklich ein ganzes Jahr, bis sie Film 24 zeigen, April 2021 dann stattdessen. Das würde zu den Olympischen Spielen passen. Oder sie veröffentlichen Film 24 irgendwann im November, später dieses Jahr, und lassen den April 2021 Termin dann aus und machen Film 25 dann im April 2022. Das sind so die beiden Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, was nur davon wahrscheinlicher ist. Aber ja. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie den Film 24 irgendwann jetzt später in der zweiten Hälfte des Jahres bringen und dann kein Jahr später und nur ein paar Monate später schon Film 25 reinbringen. Das kann man vergessen. Und auch, was Leute spekuliert haben, dass irgendwie jetzt der Film vorzeitig einfach komplett Kino überspringt und irgendwie dann auf online, auf Streamingdiensten und halt auf DVD und Blu-ray erscheinen wird, wo man ganz klar sagen muss, Leute, eine der größten Finanzierer, die man auch am Anfang jedes Films sieht, ist die japanische Firma Toho. Und Toho ist eine Produktionsgesellschaft und eine der größten Kinoketten in Japan. Und die produzieren seit jedes Jahr den Film, sind einer der größten Filmproduzenten in Japan. Und die sind eben eine Kinokette. Und die wollen den Film natürlich im Kino haben. Weil da macht die Con-Filme machen ja im Kino unfassbar viel Geld. Und dass man jetzt den Film im Kino überspringt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also das, wer das irgendwie denkt, dass das wahrscheinlich sein könnte, der liegt leider Wunschdenken auf, muss man ganz klar so sagen. Auch, dass sie den Film jetzt irgendwie im Fernsehen bringen stattdessen, ist auch, also das sind einfach Wunschträume, irgendwie den Film in naher Zukunft sehen zu können, die man als sehr unrealistisch leider bezeichnen muss. Und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass der Film wie bisher in jedem Jahr im Oktober, November auf DVD und Blu-ray rauskommt, wenn der Kinostart verschoben wird, gehe ich auch ganz stark davon aus, dass der Home Media Release in Japan ebenfalls in gleicher Distanz nach hinten geschoben wird. Und auch da würde ich nicht damit rechnen, dass wir diesen Termin einhalten werden, wie bisher. Da muss man leider auch vielleicht ein paar Leute enttäuschen, die irgendwie so Hoffnung haben, aber das ist einfach, wie gesagt, da ist der Wunsch einfach Vater des Gedanken. Und auch zwecks Deutschland verschiebt sich dann natürlich auch alles entsprechend nach hinten um die Monate, die es sich in Japan verzögert. Also wenn der japanische Kinostart 6 Monate später ist, meinetwegen, dann wird sich auch die DVD und Blu-ray in Deutschland um 6 Monate schätzungsweise verschieben. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel 6 Monate verschieben sollte, dann wäre das ja im Oktober zum Beispiel. Ja, und Anfang November geht es doch auch, oder im November geht es ja auch mal schon los für die Werbetrommel für den nächsten Film dann im April. Also kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so kommen wird. Nee. Apropos Dinge, die nicht kommen. Wir haben ja seit einigen Jahren auch im Anime in Japan Tie-In-Episoden quasi zu den Filmen, Vorgeschichten, die ja früher die Magic Files waren, die auf DVD erschienen sind. Liefen dann ja im Fernsehen als reguläre Filler, wo ja zum Beispiel sowas dabei war wie Amuro, der Sandwiches macht oder Amuro, der einen Kuchen backt. Dieses Jahr hätte es natürlich auch am 18. April, einen Tag nach Kinostart, im Anime eine Episode gegeben, 975. Diese Anime-Episode ist dann tatsächlich nicht gelaufen. Im japanischen Fernsehen, es wurde relativ spontan umgestellt alles. Es lief am 4. und am 11. April ganz regulär Der Zauberer der kleinen Wellen, eben als TV-Wiederholung zum Einstieg auf den Film. Und dann sollten am 18. und 25. April eben 2 Filler-Folgen kommen und die 976 gewesene, das Staubmysterium der Baker Einkaufsstraße, wäre dann einfach wieder ein regulärer Filler gewesen. Aber beide diese Folgen sind einfach nicht ausgestrahlt worden. Es gab dazu keine Ankündigung oder so. Es wurde einfach stattdessen Taiko Meijins Duell der Liebe, Episode 785 und 86 gezeigt am 18. und 25. April. Und auch bisher im Mai sieht es schlecht aus. Jetzt gestern lief die Wiederholung von Episode 688. Kommissar Takagi findet 30 Millionen Yen. Und bisher bekannt ist, dass auch am 9. und 16. April Wiederholungen laufen, nämlich von Episode 675 und 76, nicht 1 Millimeter Vergebung, Teil 1 und 2. Ja, und wir haben es vorhin angesprochen, ich habe es vorhin erwähnt, Anime-Studios haben Probleme und das ist in der Industrie auch gerade aktuell groß der Fall. Quasi jeder wöchentlich laufende Anime, sei es One Piece, sei es Pokémon, sei es Black Clover, sei es Boruto, haben alle bereits angekündigt, ey, es kommen keine neuen Episoden, weil Covid. Ne? Auch in diesem Fall tatsächlich, wie schon beim Film auch, ist der Conan-Anime tatsächlich bisher nicht sonderlich kommunikativ unterwegs, weil man hat diese beiden Folgen, die ursprünglich angekündigt waren, nicht gezeigt und zeigt stattdessen jetzt oder geplante 5 Wochen Wiederholungen mindestens, wahrscheinlich den restlichen Mai auch noch. Und es gibt tatsächlich, soweit ich das gesehen habe, weder auf Twitter noch irgendwelche Webseiten des Fernsehsenders, irgendeine offizielle Kommunikation dazu, wo sie wirklich benennen, okay, wegen Covid kommen aktuell keine neuen Episoden, wir zeigen Wiederholungen. Sondern die sagen einfach, ja, hier sind Wiederholungen und ja, als wäre alles normal. Was auch irgendwie, ich meine, es kommuniziert wirklich jeder. Oder auch nicht nur wöchentliche Anime, sondern auch saisonale Animes wie irgendwie Food Wars und so kommunizieren, ey, wegen der Corona-Krise kriegen wir gar keine Episoden hin. Und ich finde es schade, dass auch hier wieder scheinbar die Firmen hinter den Con-Adaptionen eher darauf setzen, den Ball flach zu halten und keine klaren Ansagen zu machen, solange es sich vermeiden lässt. Ja, man hat ja als Fan auch Verständnis dafür, wenn jetzt die Firma sagt, ja, es ist gerade eine schwierige Situation, das wissen wir ja alle, dass es dann Verschiebungen gibt, das ist ja auch klar. Ich fände es aber viel schöner, wenn man dann im Voraus sagt, ja, jetzt werden wir erstmal keine neuen Folgen produzieren, wir stellen alles auf Eis und fangen dann im Sommer irgendwann wieder an zu produzieren und zeigen jetzt erstmal bis auf unbestimmte Zeit Wiederholungen. Dann weiß man auch als Fan, ja, man muss nicht damit hoffen, dass im Mai oder im Juni wieder neue Folgen kommen, sondern man weiß, jetzt kommen erstmal Wiederholungen und ja, das ist der Stand der Dinge. Finde ich viel, viel schöner. Das ist ja auch genau das, was wir bei Egmont Manga gesagt haben, wenn es irgendwelche Verschiebungen gibt, dann ist es ja gar kein Problem, dass es die gibt. Man sollte die halt, oder naja, nicht so schlimm, wenn man sie denn vorher kommuniziert. Und das ist hier genau das Gleiche beim japanischen Fernsehen. Man sollte einfach sagen, ja, Conan wird jetzt erstmal auf Eis gelegt, alles gut, aber es kommen demnächst wieder neue Folgen, wenn sich dann die Situation wieder beruhigt hat und wir auch ordentlich wieder arbeiten können. So. Ja, wäre ja auch verständlich, dass es so kommt. Und ich meine, jeder weiß um die aktuelle Situation. Und ja, ich sag mal, Conan hat ja nun wirklich genug alte Folgen, die sie wiederholen können. Da wäre überhaupt kein Problem, wenn sie sagen, ja, Leute, neue Folgen aktuell nicht. Aber wir haben ja im Repertoire noch jede Menge alte Folgen, die zeigen wir, so dass Conan weiterhin läuft und ihr weiterhin wöchentlich in den Genuss des kleinen Detektivs kommt. Und deswegen, ja, wie gesagt, wie schon gehört, alle würden Verständnis dafür haben, weil alle die Situation kennen. Und ich finde, es ist auch kein ja, Beinbruch, wenn man denn eben eingesteht, ja, aufgrund der aktuellen Situation können wir es nicht leisten, neue Folgen zu produzieren. Und ja, ich würde auch persönlich, verstehe es halt auch nicht, warum man das eben gerade nicht kommuniziert, warum dann man das nie einfach sagen kann. Also meines Wissens nach versteht es jeder. Es ist sehr ungewohnt, ne, diesen Podcast so ausklingen zu lassen mit, ja, Anime ist halt nicht. Ist halt gar nicht. ich glaube, das ist in den Jahren, wo ich dabei bin, bisher noch nie vorgekommen. Wir hatten Nee, mal tatsächlich nicht. Also dünnere Monate, wo irgendwie zwei Folgen kamen und irgendwie zwei Wiederholungen, aber jetzt halt, ja, es ist alles nur noch Wiederholung. Ihr dachtet, die Fillerwelle irgendwie hat euch genervt. Ja, jetzt kommt aktuell die Wiederholungswelle. Was man nun besser findet, muss jeder Fan für sich selbst beantworten, glaube ich. Es sind auch wirklich Wiederholungswellen. Es sind ja alles Folgen, die bereits auf HD produziert sind bisher. Das heißt Remastered, auch wenn der TV-Sender es so benennt. Das ist tatsächlich, wird auf deren Webseiten irgendwie Digitaru Remasteru oder Remaster betitelt, aber es sind keine Remaster. Es sind alles Folgen, die schon auf HD produziert sind. Da ist nichts remastered. Also es ist auch kein irgendwie Aufwand in dem Sinne, dass man da irgendwie noch jetzt hier irgendwie die Farben irgendwie schärfer stellt und das irgendwie fürs HD-Bild anpasst. Nee, es sind einfach buchstäblich nur Wiederholungen. ja, also bekommen wir tatsächlich gar keinen neuen Content im Mai. Im Juni wird man dann sehen, aber ich gehe mal auch nicht davon aus, sondern dass es jetzt, wie wir schon diskutiert haben, halt, ja, na, wie sagt man da so schön dazu, ein unausgesprochenes Geheimnis ist. Wie sagt man? Ja, dass keine neuen Folgen mehr kommen werden. Ja. Ja, die Zukunft ist ungewiss. Genau. Aber wir halten euch ja trotzdem auf dem Laufenden, und es ist wirklich super ungewohnt hier ein News-Podcast ohne eine Episodenzusammenfassung. Das ist ja wirklich Standard im News-Podcast immer, dass wir euch die neuesten japanischen Folgen vorstellen und darüber diskutieren. Seit Anbeginn des Conan-Casts haben wir das immer gemacht und jetzt tatsächlich gar nicht. Von daher, ja, mal ungewohntes Bild, aber ne, wie sagt man auch so schön, andere Situationen erfordern andere Maßnahmen oder wie der Spruch geht. Ja, ihr seht, ich bin nicht gut in Sprüchen, aber ich bin gut in der Abmoderation des Podcasts und in Überleitung. Und in den Verweisen. Genau, bei denen auch. Ja, ihr findet uns auf jeden Fall im ConanWiki, conanwiki.org, auf conanforum.org mit dem Charaktercontest, wie zu Beginn des Podcasts erwähnt, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews, conannews.org/discord könnt ihr unseren Discord-Server beitreten. Und es gibt noch viele, viele weitere Orte, wo ihr unter anderem auch diesen Podcast hören könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und bleibt uns trotz der Situation gewogen. Wir halten euch auf dem Laufenden, so gut es geht.